Erst wenn du mit einer wichtigen Person isst, sei dir bewusst, wer vor dir sitzt. Zweiter, und wenn du gierig bist, kontrolliere dich sehr stark. Dritter, wünsche dir nicht seine leckeren Speisen, denn dieses Essen kann dich täuschen. Vierter, gib dir nicht zu viel Mühe, reich zu werden, und verlass dich nicht auf deine eigene Klugheit dafür. Fünfter, bevor du es merkst, ist der Reichtum verschwunden, denn er bekommt Flügel und fliegt wie ein Adler in den Himmel. Sechster, iss nicht bei einem neidischen Menschen und wünsche dir nicht seine leckeren Speisen. Siebter, denn er denkt nur an sich selbst, er sagt zwar, iss und trink, aber er meint es nicht ehrlich mit dir. Achter, du wirst den Bissen, den du gegessen hast, wieder ausspucken müssen, und deine freundlichen Worte hast du vergeblich gesagt. Neunte, rede nicht zu einem dummen Menschen, denn er wird die kluge Bedeutung deiner Worte nur verachten. Zehnter, verschiebe nicht die Grenzsteine einer Witwe und nimm den Waisen nicht ihr Land weg. Elfter, denn ihr Beschützer ist stark, er wird für sie gegen dich kämpfen. Zwölfter, öffne dein Herz für Erziehung und deine Ohren für kluge Worte. 13. Bestrafe das Kind, wenn es nötig ist, wenn du es mit einer Rute schlägst, wird es nicht sterben. 14. Du schlägst es zwar mit der Rute, aber du rettest sein Leben vor dem Verderben. 15. Mein Sohn, wenn dein Herz weise wird, dann freue ich mich auch sehr. 16. Und ich bin sehr glücklich, wenn deine Lippen das Richtige sagen. 17. Sei nicht neidisch auf Sünder, sondern habe immer Ehrfurcht vor Gott. 18. Es gibt sicher eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht verloren gehen. 19. Höre zu, mein Sohn, werde weise und folge dem richtigen Weg mit deinem Herzen. 20. Sei nicht mit Menschen zusammen, die zu viel Wein trinken oder zu viel Fleisch essen. 21. Denn wer zu viel trinkt und isst, wird arm, und wer zu faul ist, bekommt nur noch alte Kleider. 22. Gehorche deinem Vater, der dein Vater ist, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt ist. 23. Erwerb Wahrheit und gib sie nicht auf, ebenso Weisheit, Disziplin und Verständnis. 24. Der Vater eines gerechten Menschen freut sich sehr, und wer einen weisen Sohn hat, ist glücklich über ihn. 25. Dein Vater und deine Mutter sollen sich freuen, und die Frau, die dich geboren hat, soll glücklich sein. 26. Mein Sohn, gib mir dein Herz und folge meinen Wegen gerne. 27. Denn eine Prostituierte ist wie eine tiefe Grube und eine fremde Frau wie ein enger Brunnen. 28. Sie lauert wie ein Räuber und bringt viele Menschen dazu, untreu zu werden. 29. Wer hat Probleme? Wer hat Streit? Wer klagt? Wer hat unnötige Wunden? Wer hat trübe Augen? 30. Es sind diejenigen, die lange Wein trinken und verschiedene Getränke probieren. 31. Schau nicht auf den Wein, wie er rot glänzt, wie er im Glas so schön aussieht und wie leicht er zu trinken ist. 32. Später beißt er wie eine Schlange und spritzt Gift wie eine giftige Schlange. 33. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird dumme Dinge sagen. 34. Und du wirst sein wie jemand, der mitten im Meer liegt, oder wie jemand, der oben auf einem Schiffsmast liegt. 35. Man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh, man hat mich verprügelt, ich fühle nichts. Wann werde ich aufwachen? Ich will wieder zu ihm zurückkehren.